Telekom, Fernsprecher Skalitzer Straße 64, Ecke Wrangelstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Container mit der Aufschrift Kleider und Schuhe sowie einem Hinweisschild. Dort steht: Werfen Sie nur brauchbare, tragfähige Kleidungsstücke ein. Bett- und Haushaltswäsche, Schuhe paarweise gebündelt, keine Stoffreste, Matratzen, Lumpen und Müll. Bitte Ihre Kleidung nur in Tüten verpackt einwerfen, nicht lose. Neben diesem Kleiderbehälter befinden sich drei Glasbehälter, einer für Grünglas, einer für Weißglas und schließlich einer für Braunglas. Dort steht: kein Porzellan, Steingut oder Keramik einwerfen. Einfüllzeiten von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen verboten. Das Ganze stammt von Karl Mayer Rohstoffverwertung GmbH in Berlin. Ansonsten aus einem Hinweisschild der Firma Azul Bar mit der Aufschrift Bar Azul Party in Planung und keinen Platz dafür. Wir bieten Ihnen eine szenige Kreuzberger Location, original italienische Küche und erfahrenes Theken- und Servicepersonal. Rechts steht dann noch auf einer Tafel: damit wird es wieder warm, Gin Fizz und Amaretto Sauer, heute nur 4,50 Euro. Ansonsten, außer einem am Fernsprecher befestigten Aufkleber mit der Aufschrift Baobab Family Presence, 8.2. Icon, 22 Uhr, 6 Euro, Relic Sound Machines, Connection Musical, Night Stalker, Chef Cat, DJ Dister und DJ Incognito. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.